Und offenbar führte die Ablehnung des Euros allzu oft in die AfD. Stabatti gehörte zu den ersten AfD-Abgeordneten des Europaparlaments und Alice Weidel, die heutige AfD-Vorsitzende, studierte bei Oberender in Bayreuth. 20 Jahre nach der Wiedervereinigung brachte Merkel, obwohl aus der DDR stammend, nicht dieselbe pathetische Begründungskraft auf wie Kohl. Sie stritt für die Euro-Rettung mit kaum verständlichen ökonomischen Zwangslagen und Hebelmechanismen. Kohl hätte wahrscheinlich die Euro-Rettung für Griechenland, immerhin die Wiege der Demokratie, wohl zu einer pathetischen Tat verklärt, so dass sich kein konservativer Sparzwickel aus den Löchern getraut hätte. Merkels defensive Alternativlosigkeit dagegen reizte die hohen Ritter der Sparpolitik aus den deutschen Wirtschaftsuniversitäten. So versammelten sich Mitglieder des Bundes Freier Bürger, der Hayek-Gesellschaft und der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft zur Gründung einer neuen Partei. 18 von ihnen trafen sich am 6. Februar 2013 im hessischen Oberursel, darunter der damalige FAZ-Publizist Konrad Adam sowie der Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke, und gründeten die Alternative für Deutschland. Auf dem ersten Parteitag wurde eine Dreierspitze gewählt: Bernd Lucke, Frauke Petri und Konrad Adam. Der ehemalige BDI-Präsident Hans-Olaf Henkel tingelte für die AfD durch die Talkshows. Von den Gründern ist noch Martin Renner aus NRW aktiv. Er sitzt seit 2017 für die AfD im Bundestag. Die Partei gründete sich gegen die Euro-Rettungspolitik. Die AfD trat bei der Bundestagswahl 2013 an, verfehlte aber knapp die 5%-Hürde. Im Programm für 2014 forderte die AfD einen geplanten und geordneten Ausstieg aus dem Einheitseuro und stellte fest, die Einführung des Euro war eine Entscheidung gegen die ökonomische und politische Vernunft. Diese Sätze schafften es in das Europaprogramm der AfD, obwohl 4 Jahre zuvor der Spiegel anhand von geheim gehaltenen Protokollen am 25. September 2010 zeigen konnte, dass der damalige französische Präsident François Mitterrand von dem damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl für dessen Zustimmung für die Wiedervereinigung die Einführung des Euros gefordert hatte. Mitterrand forderte Euro als Gegenleistung für die Einheit, titelte damals das Hamburger Nachrichtenmagazin. Wenn man die deutsche Wiedervereinigung als einen der größten Erfolge der deutschen Geschichte ansieht, ist es schon widersprüchlich, wenn die AfD damals auf der einen Seite behauptete, die Europäische Union ist der Freiheit, dem Frieden, dem Wohlstand und der sozialen Sicherung verpflichtet. Sie hat zum deutschen und europäischen Wiederaufstieg, zum Wirtschaftsaufschwung, zur Völkerverständigung und zur deutschen Wiedervereinigung beigetragen. Auf der anderen Seite aber gegen die Einheitswährung wetterte, die diese Wiedervereinigung ermöglichte.